Am vergangenen Sonnabend jährte sich der Todestag von Leo oder Lew Nikolajewitsch Tolstoi zum 100. Male. Dem russischen Schriftsteller, der einer alten Adels- und Gutsbesitzerfamilie entstammte, verdanken wir mit den Romanen Krieg und Frieden und Anna Karenina große Weltliteratur. Am Ende seines Lebens floh er aus seinem Haus, erkrankte auf der Reise und starb am 20. November 1910 in dem entlegenen Bahnhof von Astapovo. Der Telegraph war das einzige Verbindungsmittel zwischen Astapovo und der Welt. Die Anschriften dieser Telegramme bilden das Gerüst unseres Hörspiels, das wir Ihnen nun vorstellen möchten. Was tue ich wozu? Herr, vergib mir alles. Ein Greis, dessen 80. Geburtstag zwei Jahre zuvor die ganze Welt feierte, verließ in der Nacht vom 27. zum 28. Oktober sein Gut, seine Bücher, seine Angehörigen und seine Frau. Vor allem seine Frau. Er hatte sich vorgenommen, sich zu weit entfernten, unbekannten Schülern zu begeben. Das Reiseziel war ihm übrigens weniger wichtig. Für ihn handelte es sich vor allem darum, wegzufahren. Schon einmal hatte er zu fliehen versucht, doch wurde er durch seine Frau daran gehindert. Diesmal wird er unter einem angenommenen Namen reisen. In einem Lande, wo die vollständige Ausgabe seiner Auferstehung von der Zensur verboten ist, wird er den Namen Nikolajew tragen und seine Tochter sich Frau Lowa nennen. Tolstois Tod. Nach dem Roman von Wladimir Posner. Hörspielbearbeitung Friederike Roth. Am 1. November 1910 wird um 10 Uhr vormittags am Schalter des kleinen, auf der Strecke Riasan-Ural gelegenen Bahnhofs von Astapova ein Telegramm aufgegeben. Der Schriftsteller Graf Tolstoi ist auf der Reise im Zug Nummer 12 erkrankt. Fortsetzung der Reise unmöglich. Stationsvorsteher Asalin nimmt ihn und seine Tochter Alexandra Lwowna, die ihn begleitet, in seiner Wohnung auf. Tolstoi erkrankt. Die Nachricht verbreitet sich. Das wird zur Schlagzeile, Titel in riesigen Lettern, Telefonanrufe, Telegramme. Wo liegt eigentlich Astapova genau genommen? Man sucht auf der Karte, die in den Redaktionen an der Wand hängt. Astapova ist nicht zu finden. Schnell an den Atlas her. Astapova, das ist jener schwarze, winzige Fleck, wo sich noch nie etwas ereignet hat. Wo anscheinend noch nie jemand ausgestiegen ist. Das russische Wort, die größte Zeitung Moskaus, schickt an Iwan Iwanowitsch Asolin, den Stationsvorsteher von Astapova, nachdem sich die Redaktion vorher bei der Eisenbahnverwaltung erkundigt hat, folgendes Telegramm. Telegrafieren Sie bitte jede Einzelheit über Lew Nikolajewitschs Aufenthalt bei Ihnen, seinen Gesundheitszustand und seine spätere Reiseroute. Überweisen sofort Honorar. Es ist 2.45 Uhr nachmittags. Um 5 Uhr ist in der Redaktion der Zeitung das russische Wort noch immer keine Antwort eingetroffen. Ist Asolin misstrauisch? Neues Telegramm. Postamt nimmt nur für 30 Worte bezahlte Antwort an. Bitten Sie inständigst, sich keine Sorgen wegen Länge Ihres Telegramms zu machen. Überweisen sofort Geld. 8 Uhr abends. Noch immer keine Antwort. Bitten nochmals dringend, auch kleinste Einzelheiten über Ankunft von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, seinen Aufenthalt bei Ihnen, Ihre Gespräche mit ihm, seiner Tochter und Dr. Makowitzki, sowie seinen Gesundheitszustand und gegenwärtigen Aufenthaltsort zu telegrafieren. Schränken Sie Ihre Ausgaben nicht ein. Je länger das Telegramm, umso besser. Senden morgen für ausführliche Depesche 100 Rubel Honorar und Unkosten. Halten Ihren Namen geheim. Um 9.15 Uhr trifft endlich eine Antwort ein. Lew Nikolajewitsch bittet, nichts über ihn zu veröffentlichen. Stationsvorsteher Asorlin. Tolstoi hütet in der Wohnung des Stationsvorstehers das Bett. In dem Zimmer, wo der Kranke liegt, ist die Tapete mit großen Blumensträußen verziert, in die sich Blätter und Stiele schlingen. Er hat Fieber. Vor der ganzen Welt wird sein Versteck geheim gehalten. Wenn sie es nun erfährt. Seine Tochter Alexandra Lwowna telegrafiert an Tschertkow, einen alten Freund der Familie. 39,8 Fieber. Fürchte ihre Ankunft. Wie könnte sie es erfahren, nachdem die Zeitungen darüber schweigen? In dieser Nacht benachrichtigt Alexandra Lwowna ihren Bruder Sergei, der sich in Moskau befindet. Lage ernst. Bringe sofort Dr. Nikitin. Er wollte dich und Schwester auf dem Laufenden halten, aber er fürchtet Ankunft der anderen. Die Nacht vergeht. Immer der gleiche quälende Gedanke. Vaters größte Sorge, er fürchtet sich vor der möglichen Ankunft der Kranken, trefft alle notwendigen Maßnahmen, sonst kann Krankheit unheilvollen Ausgang nehmen. Vater bittet dich, bei der Kranken zu bleiben, sie in Jasnaja Paljana zurückzuhalten, Alexandra. Die 18 Jahre unseres Lebens in Jasnaja Paljana waren die glücklichsten unseres Daseins. Unermessliches Glück. Es ist nicht möglich, dass all dies nicht über das Leben hinausdauern soll. Um zufrieden zu sein, brauche ich nur eines, dass du glücklich bist, gesund und nicht erschöpft. Meine geliebte Seele, wenn du mich nur liebst, wie ich dich liebe, dann zählt nichts anderes mehr für mich. Und alles ist zum Besten. Vater bittet dich, bei der hysterischen Kranken zu bleiben, ja, sie in Jasnaja Paljana zurückzuhalten. Jajanski Djektirjow, stellvertretender Vorsteher der Eisenbahnverwaltung Riasan-Ural, benachrichtigt jedoch die für Personal- und Eisenbahndepot verantwortlichen Dienststellen. Aufgrund besonderer Anweisung verlässt heute ein Sonderzug mit einem erster und einem dritter Klassewagen Moskau, um über Gorbatschowa nach Astapowa zu fahren. Sorgen Sie für Lokomotive und Zugpersonal und setzen Sie zwischen Gorbatschowa und Wolowa Fahrplan fest. Höchstgeschwindigkeit 50 Werst pro Stunde. Anhalten nur im Falle technischer Schwierigkeiten. Die Angestellten machen sich daran, den Fahrplan festzusetzen. Abfahrt von Gorbatschowa, 2. November, abends 6 Uhr. Ankunft in Plitnjowa, 6.11 Uhr. In Baburina, 6.51 Uhr. In Ogaryova, 7.21 Uhr. Und schließlich um 11.44 Uhr Ankunft in Astapova. Das russische Wort, die am besten unterrichtete Zeitung, telegrafiert ihrem Korrespondenten, der jeden Augenblick an Ort und Stelle eintreffen muss: Gräfin mit Sonderzug nach Astapova abgefahren. Tolstoi ist leidend. Seine Frau, die sich gerade nach einer Krankheit auf dem Wege der Besserung befindet, ist, gefolgt von der ganzen Familie, nach Astapova geeilt. Ein Drama liegt in der Luft. Diese Kälte seines Herzens, die mich so oft in meinem Leben erschauern ließ. Man könnte meinen, dass alle ihre Handlungen, soweit sie mich betreffen, weit davon entfernt sind, Liebe auszudrücken. Das offensichtliche Ziel verfolgen, mich zu töten. Wenn ich ihn töten und ein neues, ihm völlig gleiches Wesen schaffen könnte, würde ich es mit Freuden tun. Allmächtiger, erlöse mich von diesem verabscheuungswürdigen Leben, das mich bedrückt und zugrunde richtet. Das einzig Gute ist, dass ich mich danach sehne, zu sterben. Lieber sterben, als so zu leben. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr so leben. Entweder leben ohne zu leiden oder sterben. Das Beste ist zu sterben. Möge mir Gott verzeihen. Was hat mir die Ehe gegeben? Nichts außer unendlichem Leid. Der Name der Städte Moskau, Petersburg, Kiew, Odessa ist bekannt. An einem grauen Novembertag jedoch lernt die ganze Welt den Namen Astapova kennen. Diese winzige, bei einem kleinen Ort gelegene Station ist wie zur Hauptstadt Russlands geworden. Zu einer Hauptstadt, die mit dem ganzen Land und allen Ländern der Welt durch Telegraphendrähte verbunden ist. Die Züge fahren zu langsam. Ein Brief braucht einen Tag, bis er in Moskau ankommt. Jede Sekunde zählt. Der Telegraph registriert den Schmerz, die Neugier, die Niedertracht, die Verzweiflung und den Verrat. Er fasst sich kurz und ist präzis. Er ist tödlich beredsam und tragisch. Obwohl die Ausrufungszeichen fehlen und trotz der Journalisten. Als erster trifft Konstantin Orlov vom russischen Wort ein. Im Folgen Avrijev von der Petersburger Telegrafenagentur, Ježov von der Neuen Zeitung sowie die Korrespondenten Der Morgen von Russland, Die Morgendämmerung, Die russische Zeitung und noch andere. In den Redaktionen sind die Direktoren fieberhaft beschäftigt. Das russische Wort telegrafiert an Orlov: Heute eingetroffene Telegramme sind Ihren Rivalen wunderbar und um vieles voraus. Senden heute Abend Verstärkung. wahrscheinlich den kleinen Brio. Vorher kein Zug. Halten Sie durch. Falls es Ihnen an Tatsachen mangelt, verstärken Sie Beschreibungen. Die ersten Telegramme nach Petersburg und Moskau werden abgesandt. Millionen von Menschen warten auf Nachrichten aus Astapowa. Jede Ausgabe der Zeitungen ist gleich nach Erscheinen ausverkauft. Heute Morgen in Astapowa angekommen. Erfahre gleich am Bahnhof erfreuliche Nachricht. Dem großen Alten geht es besser. Sein Fieber, gestern noch beängstigend, beginnt regelmäßig zu fallen. Vor einer Stunde wurde er untersucht. Makawitski und Nikitin, heute aus Moskau eingetroffen, sowie Arzt der Eisenbahngesellschaft, haben Lungenentzündung festgestellt. Sehr große Schwäche. Der Kranke schläft oft ein. Manchmal fällt er in einen Zustand der Bewusstlosigkeit. Wenn Temperatur stationär bleibt, kann man stete Besserung erhoffen. Ärzte halten dennoch seinen Zustand auch weiterhin für sehr ernst. Sergei Lwowitsch traf gestern Abend hier ein und vertraute mir an. Vater erkrankte unterwegs, hohes Fieber. Man legte ihn hin, wickelte ihn ein, maß seine Temperatur, 38,3. Makawitski hielt es nicht für möglich, die Reise fortzusetzen. Sie wollten in Dankowa aussteigen, aber der Bahnhof ist zu klein und die Stadt 2 Werst entfernt. Sie beschlossen, bis Astapowa zu fahren, ein kleines Nest, wo Eisenbahner leben. Tolstoi war zu schwach, um gehen zu können. 2 Personen stützten ihn. Auf dem Bahnhof erkannten ihn die Leute sofort und es bildete sich ein Auflauf. Am 1. November hatte er sehr hohes Fieber und der Kranke verfiel häufig in einen Zustand der Bewusstlosigkeit. Wenn er wieder zu sich kam, diktierte er Alexandra Lwowna Abschnitte einer religiösen und philosophischen Abhandlung. Dies tat er des Öfteren. Gestern hat Sergei, der abends angekommen war, seinen Vater besucht. Der Kranke erkannte ihn und fragte, warum bist du gekommen? Wer hat dich benachrichtigt? Um ihm die Wahrheit zu verhehlen, antwortete Sergei, ein mir bekannter Angestellter in Gorbatschowa teilte es mir mit. Sein Vater setzte hinzu, und woher wusste es dieser Angestellte? Heute hat ihn Sergei nicht gesehen. Bei Tolstoi befinden sich ständig Makawitski. Vergangene Nacht Semjonowski, Gemeindearzt der Stadt Dankowa, fast immer Alexandra und Tschiatkow. Gestern um Mitternacht brachte ein Sonderzug aus Tula die Gräfin, Tatjana und Andrei. Sie haben den Eisenbahnwagen nicht verlassen. Sergei und Makowitski gingen zu ihnen und unterrichteten sie über den Zustand des Kranken. Heute blieb die Gräfin fast die ganze Zeit in ihrem Abteil. Von den Ankommenden wird aus Furcht vor zu großer Erregung niemand zu dem Kranken vorgelassen. Die Gräfin ist verändert und nicht wiederzuerkennen. Sie klagt unaufhörlich gewisse intime Freunde an. Stationsvorsteher Asorlin hat ihn in seine Wohnung abgetreten. Mit seiner Frau und seinen 3 Kindern hat er sich anderswo einquartiert. Auf der Bahnstation erweisen sich alle Leute als außerordentlich gefällig und zuvorkommend. Es wird erzählt, dass die Angestellten gestern für die Genesung des Kranken eine Messe lesen lassen wollten. Sie stießen auf die Weigerung des Klerus. Wie jeder alte und religiöse Mensch in seinen letzten Lebensjahren Gott sucht und die Alltäglichkeiten, Geschwätz und Spiel meidet, so sehne auch ich mich mit allen Kräften meiner Seele nach Ruhe und Einsamkeit. Ich habe ernsthaft an meine Flucht gedacht, jetzt oder nie. Ich habe schreckliche Lust, fortzugehen, nur fort, ganz gleich wie, das Haus verlassen, sich diesen unerträglichen und grausamen Ansprüchen entziehen. Dieser Gedanke ist es, der mich Tag und Nacht verfolgt. Fort, fort! Ich fühle mich unfähig, ihn recht zu verstehen. Darum belaure ich ihn so eifersüchtig. Ich gäbe etwas darum, einen Blick in seine Seele werfen zu können. Seit 70 Jahren wurde meine Achtung vor den Frauen immer geringer. Und dennoch muss ich lernen, noch geringer von ihnen zu denken. Musik. Die Gräfin wohnt in dem Eisenbahnwagen des Sonderzuges, der sie nach Astapowa brachte. Sie wurde nicht zu dem Kranken vorgelassen. Sie hatte tags zuvor gleich nach ihrer Ankunft darum ersucht. Heute bat sie wieder darum. Der Arzt und ihre eigene Tochter Alexandra lehnten es ab. Die Journalisten warten gespannt, was sie dazu sagen wird. Es war in der Tat für meinen Mann eine Last, von Intellektuellen umgeben zu sein. Ein jeder kennt doch seine Vorliebe für ein einfaches Leben. Es stimmt auch, dass er manchmal den Wunsch ausdrückte, in einem anderen Milieu zu leben und mit seiner früheren Lebensweise endgültig zu brechen. Lew Nikolajewitschs plötzliche heimliche Abreise jedoch, sein Wunsch, sich sogar vor seinen Angehörigen zu verbergen, all das ist das Ergebnis dieses unseligen Einflusses, den gewisse Personen auf ihn ausübten. Es ist eine unerwünschte Beeinflussung. Diese Leute mischen sich in unser Familienleben ein. 48 Jahre lang haben wir in völliger Eintracht gelebt. Jetzt ist unsere Ruhe dahin. Wozu noch leben? Was tue ich, wozu? Vergib mir alles. Ratgeber mischen sich ein. Der Sinn des Lebens, alle zu beglücken, ohne seine Familie auszuschließen. Daher darf man nicht aus seinem Hause fliehen. Kehren Sie zurück, in Liebe, Simonovic. Wer mag dieser Simonovic wohl sein? Möge der Gott der Liebe Ihrer Seele tiefen Frieden und Ruhe schenken, teurer Lew Nikolajewitsch. Friede sei mit Ihnen, möge er mit allen sein. Amen. Dieses Telegramm trägt nicht einmal eine Unterschrift. Sofja Andrejewna bemüht sich, den Korrespondenten immer wieder zu versichern, wir sind in jeder Weise furchtbar glücklich, in unseren Beziehungen, unseren Kindern und im Leben. Ich kann dir nicht all die Zärtlichkeit schildern. Eine Zärtlichkeit, die mir Tränen entlockt, die ich für dich empfinde. Und dies nicht nur jetzt, sondern jeden Augenblick des Tages. Meine Seele, meine Geliebte, du Beste auf der Welt. Ich empfinde nicht etwa Traurigkeit und Angst ohne dich, obwohl auch dies vorkommt. Das Wesentlichste ist, dass ich wie ein toter, nicht mehr lebender Mensch bin. Ich liebe dich zu sehr, wenn du abwesend bist. General Lwow, Leiter der Eisenbahnpolizei, findet die Störungen, die durch diese Flucht und Krankheit, von der so viel gesprochen wird, hervorgerufen werden, durchaus nicht nach seinem Geschmack. Sie bringen nur Unruhe mit sich. Und jede Unruhe kann gefährlich werden. Vor allem muss man feststellen, wer dafür die Verantwortung trägt. Man stirbt bei sich zu Hause oder im Krankenhaus und schlimmstenfalls in einem Zuchthaus. Aber auf keinen Fall in einem Bahnhofsgebäude. Inzwischen führt Polizeihauptmann Sawicki eine Untersuchung durch. Wer gab Lew Nikolajewitsch die Erlaubnis, in Räumen zu wohnen, die nicht dazu bestimmt sind? Laut Befehl des Generalstabs bleiben Sie ständig in Astapowa. Schicken Sie 5 Polizisten hin. Erstatten an Stab Bericht über den Kranken. Die Staatsgewalt muss die Oberhand behalten. 5 Polizisten kommen in Astapowa an. Um 5 Uhr nachmittags veröffentlichen die Ärzte einen Krankheitsbericht. Schleimhautentzündung der Lungen, ausgedehnte Bronchitis, morgens 36,7, abends 37,3 Fieber, beträchtliches Nachlassen der Herztätigkeit. Rascher Pulsschlag mit zeitweiligen Unterbrechungen, schmerzhafte Leberschwellung, Appetitlosigkeit. Gezeichnet Ärztin Nikitin Makawitski. Der Kranke ist bei vollem Bewusstsein. Er interessiert sich für alles, lässt sich die Zeitungen vorlesen, diktiert Aphorismen und unterhält sich mit den wenigen Freunden und Verwandten, die zu ihm gelassen werden. Tolstoi glaubt, man habe sein Versteck geheim gehalten und die ganze Welt wisse nichts über sein Schicksal. Ernste Gefahr, Zustand noch unverändert, zwecklos zu kommen. Es begann vor 14 Jahren. In dem Augenblick, als die Seite riss, wurde ich mir meiner Einsamkeit bewusst. Es ist schon vorgekommen, dass ich mich einsam fühlte. Doch nie so sehr wie augenblicklich. Ich sehe es so klar, ich empfinde es so lebhaft, dass mich niemand mag und sich niemand für mich interessiert. Sie können sich nicht vorstellen, wie einsam ich bin. Wie sehr mein wahres Ich von allen, die mich umgeben, verachtet wird. Hier sitze ich nun wieder mit meinem schweigsamen Gesprächspartner, meinem Tagebuch. Ich wundere mich, dass ich niemanden nötig habe. Diese Einsamkeit macht mich bestürzt, aber sie ist mir nicht unangenehm. Ist es möglich, dass er sich von mir lösen wird? Alles hängt jetzt von ihm ab. Augenblicklich ist sie vollkommen normal und man kann nur Mitleid für sie empfinden. Wir sind wie zwei ehrbare, jedoch einander fremd gegenüberstehende Personen, welche die besten Beziehungen unterhalten, ohne aber vollkommen aufrichtig zu sein. In Astapowa bricht der Abend herein. Arlov vom russischen Wort geht langsam durch die Bahnhofswirtschaft. Die ganze Familie befindet sich dort. Nur Alexandra Lwowna fehlt. Alle sehen sehr angeregt aus. Der Journalist schließt daraus, dass die letzten Nachrichten beruhigend sind. Vorsichtig erkundigt er sich. Die Ärzte sind der Meinung, Tolstoi müsse bis zur vollkommenen Genesung noch ungefähr 6 Wochen in Astapowa bleiben. Während er weitergeht, notiert sich Arlov, dass um 2 Uhr nachmittags der Pulsschlag des Kranken 90 betrug. Das reicht zu einem Telegramm. Arlov versteht sein Handwerk. Tatsachen. Nur Tatsachen. Der Bahnhof ist überfüllt. Die ganze Bevölkerung von Astapowa ist dort versammelt. Um das Haus des Kranken herum herrscht Schweigen. Keine Menschenseele ist zu sehen. Die Herbstnacht ist finster. Sie steht in unangenehmer Weise melancholisch im Einklang zu der beängstigenden Frage, die sich ein jeder stellt. Wird die Sonne Russlands untergehen? Inzwischen ist es Nacht geworden. Am Morgen erhält der Bahnhofsvorsteher Asolin ein Telegramm. Die Redaktion der Zeitung Der Bote von Saratow erkundigt sich. Lebt Tolstoi? Tolstoi lebt. Ein neuer Tag beginnt. Sofja Andrejewna hat die ganze Nacht kein Auge zugetan. Im Morgengrauen, als sich das Häuschen des Bahnhofsvorstehers zu beleben begann, versuchte sie, zu ihrem Mann zu gehen. 4-mal versuchte sie, ihren Eisenbahnwagen zu verlassen. Jedes Mal wurde es verhindert. Ihre Töchter haben freien Zutritt zu dem Kranken. Tschertkow kann ihn ebenfalls besuchen. Nur sie nicht. Dass du mir in meiner außergewöhnlichen Geistesbewegung nicht gefolgt bist, kann ich dir nicht zum Vorwurf machen, und ich tue es auch nicht. Es ist mein Schicksal, das Werkzeug eines Schriftstellergatten zu sein. Ich habe eine außergewöhnliche Größe erreicht. Ich beneide sie nicht. Wahrscheinlich wird man aus mir eine Xantippe machen. Seine Exzellenz Graf Abeljenski, Gouverneur von Riasan, kommt in Astapowa an. Dem Gouverneur war es gleich nach Erhalt der ersten Nachricht über die Erkrankung Tolstois klar geworden, dass ihm diese Geschichte viele Unannehmlichkeiten verursachen würde. Er gab dem Polizeikommissar vom Bezirk Dankowa, dem Astapowa unterstellt ist, sofort Anweisungen. Treffen Sie Maßnahmen, um jede Kundgebung seitens der Einwohner sowie jede Absicht der Ortsbehörden, den Kranken ehren zu wollen, zu verhindern. Organisieren Sie die Überwachung. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Nach Verlauf von ungefähr 48 Stunden erhält der Gouverneur ein langes Telegramm vom Generalleutnant Kurlov, stellvertretender Innenminister. Ich bitte Ihre Exzellenz, sofort Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, um Kundgebungen sowie regierungsfeindliche und antireligiöse Umtriebe der Anhänger des Kranken zu verhindern, die möglicherweise in beträchtlicher Anzahl erscheinen werden. Begeben Sie sich zu diesem Zwecke bitte persönlich nach Astapowa und nehmen Sie dort vorsichtig Verhandlungen mit den Familienmitgliedern des Grafen bezüglich des unerwünschten Charakters solcher Demonstrationen auf. Halten Sie in genügender Menge berittene Polizei in den benachbarten Städten bereit. Lassen Sie sie jedoch nicht vor dem Tode Tolstois nach Astapowa kommen. Die Zeitungsdirektoren sind unersättlich. Der Morgen von Russland fordert Bilder der Ärzte und Angestellten sowie Ortsaufnahmen. Die Morgendämmerung befiehlt Telegrafieren Sie dringend Einzelheiten. Wir veröffentlichen eine Sonderausgabe. Um 10 Uhr morgens verschlimmert sich der Zustand des Kranken. Die Ärzte mögen sagen, dass noch Hoffnung bestehe. Das ist für die Journalisten und das Publikum gut genug, doch die Familie trifft ihre Maßnahmen. Graf Abeljanski trifft zusammen mit Generalmajor Glorber, dem Polizeichef des Regierungsbezirks, die Maßnahmen, die er angesichts der Lage für erforderlich hält. Da sich der bedauerliche Vorfall auf einem seiner Verwaltung unterstehenden Gebiet ereignete, will er alles tun, damit die Ordnung auch nicht für einen Augenblick gestört wird. Generalmajor Glorber ist dazu da, ihm dabei zu helfen. Vor allem müssen die Journalisten aus dem Bahnhof entfernt werden. Sie versammeln sich im Bahnhofsrestaurant? Das Restaurant wird man schließen. Die Direktion der Eisenbahnverwaltung stellte ihnen einen Eisenbahnwagen zur Verfügung? Man wird ihnen den Zutritt zum Eisenbahnwagen verbieten. Wo werden sie dann übernachten? Das ist ihre Sache. Man kann in Astapowa keine Unterkunft finden, umso besser. Sie werden dann gezwungen sein, zurückzufahren. Das wird wunderbar sein. Man muss Polizisten herbeirufen, um die Befehle durchzuführen. Ein Fotograf will den Bahnhof aufnehmen? Es ist verboten, Bahnhöfe zu fotografieren. Es handelt sich um einen Filmoperateur, einen sogenannten Meyer, deutscher Abstammung, Vertreter der Firma Pathé Frères, Franzosen, der mit seinen Apparaten angekommen ist? Aufnahmen sind verboten. Hat die Polizei alles Nötige veranlasst? Aus Petersburg kommt eine Botschaft für den Grafen Lew Nikolajewitsch Tolstoi an. Seit Beginn Ihres Bruches mit der Kirche habe ich unaufhörlich gebetet und ich bete noch immer zu Gott, dass er Sie wieder der Kirche zuführt. Vielleicht wird er Sie bald vor seinen Richterstuhl rufen. Ich flehe Sie an, da Sie krank sind, sich mit der Kirche und dem rechtgläubigen russischen Volk auszusöhnen. Möge der Allmächtige Sie segnen und behüten, Erzbischof Antoni. Seine Eminenz, Erzbischof von St. Petersburg und Ladoga, wagt sehr viel. Ob es ihm gelingen wird? Man kann Christi Lehre ablehnen. Wenn man sie sich aber zu eigen macht, ist es unmöglich, nicht zu erkennen, dass sie das Ideal vollkommener Keuschheit predigt. Es gibt keine Liebe, es gibt nur ein sinnliches Bedürfnis, sich mit einem anderen Wesen vereinigen zu wollen. Hätte ich dieses Geständnis vor 20 Jahren gelesen, würde ich ihn nicht geheiratet haben. Die sexuelle Leidenschaft ist ein Übel, ein schreckliches Übel, das man bekämpfen muss. Er schreibt eine Art religiöser Abhandlungen. Er liest und denkt nach, bis er Kopfschmerzen davon bekommt. Und das alles, um festzustellen, dass zwischen der Kirche und der Lehre des Evangeliums Unstimmigkeiten bestehen. Für mich ist es klar, dass in Christi Lehre sowohl Wahrheit wie Lüge enthalten ist. Und ich muss die Wahrheit und die Lüge herausfinden. Das ist es, was ich mir vornehme zu tun. In der letzten Zeit ist er zärtlicher geworden. Es geht ihm gesundheitlich besser und seine übliche Begierde ist wieder in ihm erwacht. Die Richtung meines Lebens hat sich geändert. Meine Wünsche sind andere geworden. Gutes und Böses hat seinen Platz vertauscht. Das alles geschah, weil ich die Lehre Christi anders auffasste, als ich sie früher ausgelegt hatte. Heute habe ich ihm erneut erklärt, dass ich nicht mehr als Frau mit ihm leben werde. Er versicherte mir, dies sei sein einziger Wunsch, aber ich habe es ihm nicht geglaubt. In der letzten Zeit suchten mich viele quälende Gefühle heim. Allmächtiger Vater, erlöse mich von meinem widerwärtigen Körper. Heute erzählte die Gräfin Tolstoja während des Abendessens im Wartesaal erster Klasse den Journalisten die Ursache der überstürzten Abreise Lew Nikolajewitschs aus dem Kloster in Schamardina, wohin er zuerst zu seiner Schwester geflohen war. Nach Ansicht Sofja Andrejewnas hatte Tolstoi, ermüdet von der Reise, die Absicht, ungefähr 2 Wochen in dem Kloster zu verbringen, wo seine Schwester Nonne ist. Er wollte sich dort ausruhen und arbeiten. Er hätte seinen Plan durchgeführt, wenn er nicht gleich nach seiner Ankunft von einem Bekannten behelligt worden wäre, der dauernd an den Fenstern der Räume, die der Schriftsteller bewohnte, vorbeiging. Dieser Mann kam alle Augenblicke ans Fenster heran und schaute ins Zimmer. Sofort bereitete er eiligst seine Abreise vor. Er fuhr nur bis nach Astapova. Dort ist der Telegraphist inzwischen erschöpft. Er kann nicht mehr. Alle 5 Minuten ein Telegramm. Die Linie ist überlastet. Der Angestellte hat einen Krampf im Arm. Er gäbe viel für einige Stunden Schlaf in diesem Bahnhof, wo niemand schläft. Er beginnt, die Journalisten zu hassen, die so gerne unnötige Dinge sagen. Generalmajor Glorber informiert den Abteilungschef der Polizei. 14182-82725 45404254486 5121453731 54863512 65317863734 3161503 5323650 4381 2760 4637761 3216 4112 verhält sich 20378677146 27 317 82 112 112 612 4136 7 4637 61 4637 614

154-26119 wurden getroffen. Generalmajor Globa. Das soll heißen, in Astapowa herrscht vollkommene Ruhe. Bevölkerung verhält sich dem Grafen Tolstoi gegenüber gleichgültig. Im Bahnhof befinden sich die Familie des Grafen, Tschertkow, 5 Korrespondenten, kein ausländisches Publikum. Maßnahmen wurden getroffen. So bedeutet also 154-26119 Maßnahmen. Tolstoi kann sterben. 154-26119 wurden getroffen. Eine letzte Vorsichtsmaßnahme. An Unteroffizier Grizinin in Lebedjan, treffen Sie heute mit Zug Nummer 4 in Astapowa ein, wo Sie sich dem Unteroffizier Filipow zur Verfügung stellen. Nehmen Sie Karabiner und Patronen mit. Mag auch völlige Ruhe herrschen, mag sich auch die Bevölkerung nicht um Tolstois Schicksal kümmern und der Geistliche die nötigen Anweisungen besitzen, man kann dennoch nie wissen. Es ist besser, Karabiner und Patronen bei der Hand zu haben. 154-26119 wurden getroffen. In Moskau geht das Gerücht um, Tolstoi sei tot. In Astapowa wird niemand zu dem Kranken vorgelassen. Auf einer Bank lauert Sofia Andrejewna auf Makavitsky, einen der behandelnden Ärzte. Der Garten ist verlassen. Die Gräfin wartet lange. Hinter dem verhüllten Fenster des Zimmers, wo ihr Mann liegt, sieht sie manchmal einen Schatten vorüberziehen. Der Kranke macht den Versuch, sich aufzurichten. Dann verfällt er wieder in einen Halbschlaf. Man hat den Eindruck, dass er zuweilen wieder zu Kräften kommt. Er streckt den Arm aus, nimmt ein Handtuch, wischt sich den Mund ab und schläft erschöpft ein. Ich bin schwanger, was mir körperlich und moralisch eine Qual ist. Ich bin auf die Welt gekommen und darf nicht für meine Familie, sondern muss für Gott leben. Den ganzen Tag sind die Kinder krank, jedes auf seine Weise. Mascha hat Darmschmerzen, Tanja hat Magenschmerzen, Mischa Zahnschmerzen, Wanitschka hat einen Hautausschlag und Andrejuschka hat Fieber und bricht. Während mein Mann Romane und philosophische Artikel schreibt, muss ich Kinder austragen, sie zur Welt bringen und sie stillen, und dies mühselig. Bis zu meinem Tode wird sie wie ein Mühlstein an meinem Hals und den Kindern geklammert bleiben. Wahrscheinlich muss das so sein. Die Schwangerschaften und das Stillen der Kinder waren das Einzige, was mich vor den Qualen der Eifersucht rettete. Sonst wäre alles schon früher gekommen. In 8 Jahren hatten wir 5. Man muss lernen, nicht mit einem Mühlstein am Hals zu versinken. Und die Kinder? Wahrscheinlich ist dies alles notwendig. Ich leide einzig und allein, weil ich kurzsichtig bin. Für mich war es eine Freude, meine nun 9 Kinder zu betrachten, die um den Esstisch versammelt waren. Zu meiner schlechten Laune befällt mich jeden Monat meine übliche Angst vor einer neuen Schwangerschaft. Was für furchtbare Sachen sagst du da? Eine Frau, für die Kinder eine Last sind und die keine haben will, ist keine richtige Frau. In Moskau geht das Gerücht um, Tolstoi sei tot. Man verlässt sich nicht mehr auf die Zeitungen. Jeder möchte selbst an Ort und Stelle sein, um Bescheid zu wissen. Die Gräfin verlangt, nochmals mit Makawitzki zu sprechen. Wieder lehnt er ab. Der Bahnhof füllt sich. Die ganze Familie ist da. Es sind noch mehr Journalisten angekommen. Jetzt rührt sich auch die Provinzpresse. Freunde und Schüler Tolstois kommen nacheinander in Astapowa an. Auf dem Bahnhof gehen Polizisten auf und ab. In der Hast, den Nachrichten vorauseilen zu wollen, melden die Zeitungen den Tod Tolstois. In der ganzen Welt findet die falsche Nachricht Verbreitung. Sie wird in Berlin, Paris, London, Rom und New York wiedergegeben. Die Bewohner von Astapowa erfahren es zu allerletzt. Die Kirche gibt sich noch nicht geschlagen. Der Mönch Josef vom Kloster in Optina Pustin, der Gelegenheit hatte, die Bekanntschaft des Kranken zu machen, erkundigt sich naiv bei Asolin. Ich hörte, dass Graf Lew Nikolajewitsch Tolstoi in Ihrem Bahnhof erkrankte. Telegrafieren Sie nach Bahnhof Krasielsk, ob ich ihn am 5. November abends antreffe. Sollte er abgereist sein, teilen Sie mir mit, in welche Richtung er gefahren ist. Der Kranke macht den Versuch, sich aufzurichten. Dann verfällt er wieder in einen Halbschlaf. Er schlummert wieder ein. Bald darauf fragt er: Bist du sicher, dass Mama nichts weiß? Die Arbeiter sind Tolstoi mit Leib und Seele ergeben. Der stellvertretende Bahnhofsvorsteher fuhr nach Moskau, um für den Kranken einen Sauerstoffapparat zu holen. Es wird der geringste Lärm und jedes Licht in der Nacht vermieden. Man achtet darauf, dass die Bremsen der Züge nicht zu sehr kreischen, die Puffer nicht aufeinanderstoßen, der Dampf nicht zu geräuschvoll entweicht. Viele dieser Eisenbahner haben noch nie etwas von Tolstoi gelesen. Sie wissen nur ganz einfach, dass er das Volk verteidigt. Im Befinden des Kranken ist abends eine leichte Besserung eingetreten. Um 11 Uhr fällt sein Fieber auf 37,8. Der Pulsschlag ist regelmäßig. Der Kranke kommt wieder zu Kräften. Man gab ihm ein Klistier und es wirkte. Tolstoi schläft ein. Sein Schlaf ist ruhig, doch um 1 Uhr nachts wacht er plötzlich auf. Er ruft, man stürzt zu ihm. Der Kranke bleibt wach. Man liest ihm einige Aphorismen vor. Er hört schweigend zu. Bald darauf schläft er wieder ein, aber sein Schlaf ist unruhig. Er wimmert und redet im Fieberwahn. Um 4 Uhr morgens wird es wieder still. Der Kranke ruht friedlich in seinem Bett, bis der Morgen anbricht. Sein Fieber fällt auf 37,3, aber das Herz ist sehr schwach. Nach den Kampferspritzen bekommt er Digitalin. Gerötete Augen, zerzauste Haare, zerknitterte Kleider. Seit 3 Tagen unrasierte Gesichter werden von einem trüben Tag aschfahl belichtet. Der Kranke verbrachte eine unruhige Nacht. Heute Morgen 37,2. Zustand des kranken Lungenflügels stationär. Herztätigkeit flößt ernste Befürchtungen ein. Klares Bewusstsein. Gezeichnet Nikitin, Berkenheim, Semjanowski, Makawitzki. Mein Testament würde etwa folgendermaßen gelautet haben. Sofern ich kein anderes schreibe, ist dies gültig. Man begrabe mich an dem Ort, wo ich sterbe. Geschieht dies in einer Stadt, so setze man mich auf dem Friedhof bei, der am wenigsten kostet und im billigsten Sarg, so wie man die Bettler beerdigt. Keine Blumen, keine Kränze, keine Reden. Und wenn möglich ohne Priester und Gebete. Sollte dies jedoch jenen, die mich begraben, unangenehm sein, so tue man es nach altem Brauch und beachte die Zeremonien, doch möglichst einfach und sparsam. Man soll meinen Tod nicht in den Zeitungen ankündigen und Nachrufe unterlassen. Tolstois Tod. Nach dem Roman von Wladimir Posner. Hörspielbearbeitung Friederike Roth. Es sprachen Ernst Jacobi, Donata Höffer, Wolfgang Kondrus, Brigitte Röttgers, Achim Höppner, Bodo Primus, Hans-Peter Bögel, Doris Wolters. Musik Kreuzersonate von Ludwig van Beethoven, gespielt von Wilhelm Kempf und Yehudi Menuhin. Ton Dietmar Rötzl, Schnitt Waltraud Gruber, Regieassistenz Marc Ginzler, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Ursula Ruppel.